Krieg und Frieden, Heer und Flotte. Erstens, Bildung des Heeres. Dilectum habere, milites conscribere. Ein Heer anwerben. Eine Aushebung, Musterung halten, Soldaten aushebben. Nomen dare. Sich anwerben lassen, sich zum Kriegsdienst melden. Militare disciplina situere aliquem. Jemanden als Soldat ausbilden. Exercitum conficere. Ein ganzes Heer aufbringen. Omnes qui peritatem arma ferre possunt, excire. Alle Waffenfähigen aufbieten. Ebenfalls omnem aetate militarem excire. Die ganze waffenfähige Mannschaft aufbieten. Exercitum cogere. Oder exercitum in unum locum conducere. Ein Heer zusammenziehen, ein Heer sammeln. Exercitus omnium rerum patientia duratus. Ein in jeder Beziehung abgehärtetes Heer. Stipendia mereri, incastris versarum, militare, oder stipendia facere, Soldat sein, dienen, Kriegsdienste leisten. Stipendium numerare. Oder Stipendium solvere. Den Sold zahlen. Mercenarium esse aliquis. In jemandes Sold stehen. Encomiatu esse. Auf Urlaub sein. Im Urlaub sein. Comiatum terra liquum. Einem Urlaub geben. Missionem dare. Missionem dimittere. Soldaten den Abschied geben, Soldaten entlassen.